Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, die letzte Sendung vor unserer Sommerpause. 8 Minuten im Radio bei 1Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Wir haben eine freie Themennacht, also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, ruft mich an. Simon ist der Erste. Simon ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja. Um was geht's? Ich habe sehr große Probleme mit meinem Freund. Ja. Der hat eine Beziehung abgebrochen, ja, zu seinem Ex. Jetzt schläft aber noch, also schläft mit dem noch in einem Bett in der gleichen Wohnung und ja, das ist. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? Also wir kennen uns jetzt 3 Monate. Und seid auch 3 Monate ein Paar? Ja, so seit 2 oder so. Ich weiß selbst nicht, woran ich da immer bin. Das ist ja mein Problem. Und ja, das macht mich auch ziemlich fertig, weil... Wohnen die beiden Jungs denn noch zusammen? Die wohnen noch zusammen in einer Wohnung. Mhm. Und das ist natürlich für mich dann halt auch ziemlich schwierig und kritisch. Und schlafen in einem Bett. Und schlafen in einem Bett. Das hat man als neuer Freund da nicht so gerne, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Weil man macht sich ja doch die Gedanken, ne? Ja. Was passiert da in diesem Bett? Wahrscheinlich hast du ihn auch schon gefragt, was passiert da im Bett? Was passiert da? Ja, es ist schon mal was passiert und dann habe ich ihm gesagt... Obwohl die eigentlich nicht mehr zusammen sind, oder wie? Ja, das ist ja das Problem und das regt mich natürlich auch auf, weil ich vertraue ihm ja in dem Sinne auch, dass er halt nichts macht, weil es mich halt auch verletzt, wenn er was macht. Verstehe. Wie ist das denn überhaupt, wenn du ihn besuchst? Schläfst du dann auch da in der Wohnung? Das Problem ist einfach, wenn ich ihn besuche, dann ist sein Freund auch da, sein Ex-Freund auch da. So, und wenn der Ex-Freund da ist, deswegen meide ich meistens dahin zu gehen, deswegen biete ich ihn meistens mal an, er soll zu mir kommen, weil ich das einfach nicht ertragen kann. Mhm. Wenn dann irgendwelche Freunde auch noch da sind, die mich dann blöd angucken. Wie würde das denn überhaupt gehen, wenn du denn da bliebest? Schlaft ihr dann zu dritt im Bett oder wie? Das gab's auch schon. Ach, das ist ja krass, Simon. Ich finde es auch krass, ja. Ich sollte erst irgendwie in so eine Dreierbeziehung einsteigen, habe ich aber gesagt, das kann ich nicht, das kann und will ich nicht. Das macht mich einfach kaputt, es macht mich systematisch kaputt. Also nur nochmal ganz klare Frage, er ist definitiv getrennt von seinem Ex. Ja, ja. So hat er es mir erzählt und so glaube ich ihn so auch. Er ist definitiv verliebt in dich. Ja. Ja. Und definitiv bist du auch verliebt in ihn. Ja, bei mir ist es halt das Problem, ich könnte ihn ja zum Teufel schicken. Ich könnte ja sagen, sei irgendwie los, verpiss dich. Ich suche mir einen neuen. Aber das ist einfach so, ich habe ihn nun mal jetzt kennengelernt und es ist ziemlich schwierig, dann über jemanden hinwegzugehen, wenn man denjenigen kennt. Weil wenn man du bist ja auch verliebt, das schmeißt man ja nicht so schnell weg. Also ich kann dich gut verstehen, mich würde das auch nerven. Mir tut das tierisch weh. Mich würde es auch nerven und dann muss man sich zwar mal ein bisschen am Riemen reißen und souverän sein, aber ich meine, es ist ja alles noch sehr frisch. Es sind erst 3 Monate im Prinzip. Ja, es sind... Hat er denn irgendwie schon so eine Andeutung gemacht, wie das weitergehen soll? Will er aus der Wohnung ausziehen? Die Wohnung gehört ihm und er würde das höchstens so machen, dass der jetzt ausziehen würde. Mhm. Plant er das denn? Ich weiß es einfach nicht, was die da planen. Also Simon, ich finde... ich kann das gut nachvollziehen, dass dich das eifersüchtig macht und dass dich das irgendwie so ständig provoziert. Es kotzt mich an. Würde es mich auch. Dennoch muss man natürlich auch wiederum vertrauen und wenn dein Freund sagt, da läuft nichts mehr. Aber es lief ja. Aber es lief ja schon mal, umso schlimmer. Kann man natürlich jetzt auch nicht so ganz schnell alles umändern. Gut wäre, wenn er dir sagen würde, pass auf, Simon, ich verstehe, dass dich das erkränkt. Ich kann den ja nicht von heute auf morgen rausschmeißen, aber wir planen, diese Wohngemeinschaft aufzulösen. Ja. Dann könntest du noch damit leben. Ich könnte da damit leben, aber trotzdem ist es einfach für mich kritisch, wenn ich ihm anbiete, Mauselein, möchtest du vorbeikommen? Ihm geht's jetzt nicht so gut. Wenn ich ihm anbiete, so möchtest du vorbeikommen? Nee, jetzt heute nicht, heute passt es nicht. Wann passt es dann? Wann passt es dann? Das ist immer meine Frage. Mhm. Und jetzt, es ist halt blöd, dass du nicht hingehen kannst, ne? Das ist einfach bescheuert. Wir hatten gestern telefoniert und ich saß gerade in der S-Bahn und merkst du denn schon, dass ihn das nervt, dass du so genervt bist? Ich weiß es nicht. Ich hab ihm mal gesagt, sei irgendwie gut, wenn ich dich nerve. Ich habe mich dann total zurückgenommen. Mhm. Ich bin zu ihm in die Firma gefahren und habe dann gesagt, sei irgendwie gut. Jetzt interessiert mich das nicht mehr. Ich habe ihm dann ganz eiskalt die Schulter gezeigt. Simon, ich glaube, du musst jetzt ganz tapfer sein. Du darfst nicht zu hysterisch mit der Situation umgehen. Ich glaube, dass du da viel kaputt machst. Aber du musst zielgerichtet dich verhalten. Nämlich, dass er kapiert, du möchtest es nicht und auf Dauer ist das keine Lösung. Und da muss er dir wiederum entgegenkommen. Du darfst jetzt nicht wegen jedem kleinen Zimperlein an die Decke gehen. Das mache ich sowieso nicht. Ja. Deswegen habe ich mir gesagt, halt im Moment noch still. Sag ihm aber ganz klipp und klar, dass das für dich keine Dauerlösung ist. So kannst du nicht leben. Und dann muss er dir etwas entgegenbringen. Und dann muss man weitergucken. Ja? Ja. In dem Sinne. Schwer, ne? Das ist einfach ziemlich, ziemlich krass, einfach diese ganze Situation. Mein Ex-Freund hat zu mir gesagt, wenn ich irgendwie Unterstützung brauche, und ich bin wirklich einmal schon ganz am Ende gewesen, dass ich gesagt habe, irgendwie meine Güte, ich kann nicht mehr. Ich bin eigentlich ein lebensfroher Mensch, dass ich sage, ich gehe aus, aber ich bin jetzt seit 3 Wochen nicht mehr weg gewesen oder so. Ich bin eingesperrt und ich bin sonst immer jedes Wochenende irgendwie irgendwo hingegangen. Bist jetzt nicht CSD-mäßig unterwegs dieses Wochenende? Ich war auf dem CSD, also bei uns war der CSD, aber ob ich mich so richtig amüsiert habe, weiß ich nicht. Ja. Genau. Woher rufst du an? Aus Berlin. Ach, aus Berlin. Ja. Hier ist die Hölle los in Köln. Ab heute Abend. CSD jetzt also wie? Größte CSD-Veranstaltung der Welt. Ha! Könnt ihr Berliner nicht mithalten. Glaube ich, war nicht so dran. Die Kölner denken das ja immer sonst. Ja, die Kölner können das auch ganz schön gut. Aber wir haben ungefähr 400.000, 300.000 Spule oder so in Berlin. Haben wir auch. Ich glaube, immerhin 4,8 Millionen. Na gut, 4 Millionen. Ja. 4 Millionen. Also Simon, wie alt ist denn eigentlich dein Lover? 30. Ach, so ein Alter schon. Ach, das ist doch kein Alter. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich bitte nicht, dass die 30-Jährigen mich jetzt beschimpfen. Ich bin ja noch viel älter. Ja, das weiß ich. Aber 18 und 30 ist schon ein guter Unterschied, ne? Naja, also die 12 Jahre. Stimmt eigentlich, stimmt. Also ich war mit meinem einen Ex-Freund, mit dem war ich 2 Jahre zusammen gewesen. Ja. Und wir waren, das war schon eine lange Zeit, und der war auch älter. Er war damals auch an die 29 Jahre. Du stehst also auf alte Männer. Ältere. Weil ich habe einfach, dadurch, dass ich halt eine hohe Schule besucht habe und so, ist es einfach mit den Gleichaltrigen in der Szene, kann ich mich nicht unterhalten, weil das sind meistens irgendwelche Dorfleute, die hier nach Berlin kommen. Mhm. Und mit denen kann ich mich nicht unterhalten, also ich muss ein gescheites Gespräch führen können. Das kann natürlich der reifere Mann eher bieten. Das kann der reifere Mann eher bieten. Aber ich will dir sagen, der reifere Mann muss auch dann Verständnis dafür haben, dass dich das, um auf dein Thema nochmal zurückzukommen, dass dich das auch nervt und verletzt. Ja, das muss der reifere Mann auch eher kapieren. Ja, aber er selbst irgendwie ein bisschen, also ich weiß nicht, wenn ich das so näher betrachte, dann ist er manchmal auf vielen Sachen sehr, sehr kindlich, also sehr unreif, und das habe ich ihm auch schon mal gesagt. Und also, ich sage nochmal, Simon, nicht zu aufgeregt, aber sag ihm bestimmt, dass das auf Dauer so nicht geht. Ja, okay. Und dann sage ich in diesem Sinne schöne Grüße nach Berlin. Okay. Von schwuler Stadt zu schwuler Stadt. Ja, okay. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt kommt das Fernsehen. Und jetzt werde ich die Fernsehzuschauer. Gruß. Ihr Lieben, vor den Fernsehapparaten, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen, wir haben im Radio schon angefangen. Das ist die letzte Sendung vor der Sommerpause, schön, dass ihr eingeschaltet habt, und das ist wie immer an einem Freitag eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow, und bedeutet, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal. Über was? Die Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Oder ihr könnt faxen unter 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich Stefanie. Stefanie ist 22 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Stefanie, um was geht's? Ja, und zwar, man aufgeregt ein bisschen jetzt. Macht nichts. Und zwar geht es darum, ich habe seit einem Jahr eine Beziehung. Mhm. Das ist eine Fernbeziehung auf 500 Kilometer. Mhm. Und ja, seit 2 Monaten habe ich halt noch, also hier jetzt direkt bei mir, so eine Affäre. Auch noch? Ja, und das ist halt ja ein bisschen kompliziert alles für mich selber auch. Und also diese Fernbeziehung, 500 Kilometer entfernt, läuft seit einem Jahr. Wie, ja. wie oft siehst du diesen Freund? Wir sehen uns alle 2 Wochen. Auch immerhin, das ist schon ganz gut. Ja. Ja. Große Beziehung, große Gefühle im Spiel, große Liebe? Ja, eigentlich schon. Also das fing ziemlich intensiv an eigentlich ja. auch. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Übers Internet. Übers Internet. Ja, ja, genau. Und es war schon lange vorher. Ja, und die Beziehung ist auch von Anfang an eigentlich recht intensiv gewesen. Ja. Wir wären auch schon, ja, eigentlich schwanger war ich auch schon. Das war ein Unfall. Das haben wir leider verloren, das Kind. Mhm. Dadurch ist es eigentlich noch intensiver geworden zu Anfang. Also eine recht enge Verbindung. Ja. Ne, höre ich daraus. Jetzt gibt es seit neuestem eine Affäre in deiner Stadt, in deiner Umgebung. Ja, genau. Mhm. Warum? Ja. Ja, das weiß ich manchmal auch nicht so genau. Also na, die Frage ist berechtigt. Ja, genau. Mhm. Ja, also es hat nichts mit Liebe zu tun eigentlich. Also Sex. Weder er noch ich, also wir wollen nicht mehr. Ja, es geht eigentlich, ja, es geht irgendwie mehr nur um Sex. Mhm. Ist das wirklich so? Also ist doch nicht irgend so eine latente Verliebtheit bei dir? Nee, da? Nee, nein. Überhaupt gar nicht. Wie hast du diesen Mann wiederum kennengelernt? Ja, also wir haben uns zufällig vor 2 Monaten wieder getroffen auf einer Party. Haben gemerkt, irgendwoher kennen wir uns und haben erst nach einigen Tagen festgestellt, dass wir uns schon aus dem Sandkastenalter her kennen und uns ein paar Mal getroffen, ja, und dann fing das irgendwie an und ja, irgendwie endet es nach jedem Treffen wieder genauso, auch wenn wir das eigentlich gar nicht wollen und gesagt haben, das geht nicht und ja. wegen der Beziehung. Hat er auch eine Freundin? Nein. Ist auch so. Du weißt eher, dass du diese Fernbeziehung hast? Ja, weiß er. Ja. Und das ist ihm auch egal, solange diese Sexgeschichten laufen? Ja, er sagt, es ist halt im Prinzip mein Ding. Also er würde es nicht machen, wenn er eine Beziehung hätte. Sagt er. Ja. Also wenn er dadurch urteilt er natürlich auch nicht so gut über dich. Ne? Ja? Wenn man so sagt, ich würde es nicht machen, dann sagt man ja eigentlich, das ist nicht in Ordnung, wenn man sowas macht. Wie ist denn der Sex zwischen dir und deiner Fernbeziehung? Ja, gut. Darum, dass man sich nur alle 2 Wochen sieht, ist das dann ja schon irgendwo an diesem Wochenende halt mehr als, ja, wenn man normal irgendwie... Mhm. Aber das, wenn ihr euch dann seht, dann ist es auch gut. Und dann ja, geht die Post ab. Ja, eigentlich schon. Also das ist ganz normal geblieben, so wie vorher auch. Mhm. Stefan, ich kann das nicht verstehen, was du da tust. Ich finde es auch wirklich nicht in Ordnung. Ich kenne das also von mir selber auch nicht. Ich habe schon mehrere Beziehungen gehabt, auch lange. Ich habe auch einen Sohn aus meiner allerersten Beziehung und... das waren einmal 4,5 Jahre und einmal 2,5 Jahre und sowas ist mir auch vorher nie also, passiert. Also sowas hat ja immer irgendwie eine Erklärung. Man kann sagen, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt oder dass man mit der Sexualität nicht zufrieden ist. Hier könnte die Erklärung sein, dass ihr euch so selten seht. Meinst du, dass das die einzige Erklärung ist oder bist du doch eigentlich grundsätzlich mit der Beziehung nicht zufrieden? Na, also so für mich manchmal denke ich halt einfach, dass ich irgendwo... mehr brauche, mehr jemanden, der für mich da ist, so wie jetzt meine Affäre ist, momentan halt für mich ist dann. Habt ihr denn eine Perspektive, ich meine jetzt deine Fernbeziehung, dass sich das vielleicht irgendwann mal verändert, dass ihr näher zusammenziehen könnt? Ja, so in 2 Jahren ungefähr. Also, ich finde, wenn man jemanden sehr liebt und sehr lieb hat, kann man das auch eine ganze Zeit aushalten, sich nur alle 14 Tage zu sehen. Auch über vielleicht 1-2 Jahre, so wie du es gerade beschrieben hast. Du beschmutzt natürlich diese Liebe und die Beziehung, die dir eigentlich wichtig ist. Ne? Ja. Und die dir was bedeutet. Das andere ist ja nur Sex. Ja, genau. Und wahrscheinlich würde der Mann aus allen Wolken fallen und sehr verletzt und vielleicht auch aggressiv und wütend reagieren, wenn er das erfahren würde. Ja, klar. Also du gehst deinen sexuellen Gelüsten nach und deinem Anlehnungsbedürfnis. Dann, ne? Das sind deine Motivationen für diese Affäre. Ja, irgendwo schon, denke ich. Auch wenn wir es schon ein paar Mal versucht haben, irgendwo aufgrund dessen, dass man dann halt wirklich mit mehreren Leuten zusammen war, irgendwie abends. Ich finde, wenn du mit der, ich meine, das kann man ja auch verstehen, wenn jemand mit der Situation nicht klarkommt, dass der Freund so weit weg wohnt und man nur alle 2 Wochen sich sieht, dann müsste man vielleicht auch die Konsequenz ziehen und sich auf so eine Beziehung nicht einlassen oder gar nicht, oder die Beziehung beenden. Aber das ist das Kuddelmuddel, was du da machst. Mhm. Und ich glaube, dass du dich selbst letztendlich auch nicht gut dabei fühlst. Nee, überhaupt gar nicht. Und es ist auf keinen Fall eine Einrichtung für länger. Mhm. Nee, sicherlich nicht, nein. Also wäre die optimale Lösung jetzt zu sagen, sexuelle Gelüste hin, sexuelle Gelüste her, dann müssen die halt mal ein bisschen runtergeschraubt werden. Schluss aus mit der Affäre. Und wenn du sagst, das ist eng verwachsen und ihr hattet schon ein Kind miteinander, das hast du verloren und dadurch seid ihr bei euch noch näher gekommen, das ist doch alles eine Qualität, das darf man nicht einfach so in den Wind werfen. Ja, klar, schon. Und es ist nur irgendwo eben, dass ich dieses Problem habe, dass ich aus dieser Affäre irgendwo nicht, ich komme da nicht wirklich raus. Also wie gesagt, wir haben es ja schon versucht, dass man wirklich... Stefan, ist alles eine Frage, des Willens. Ich glaube, dass man das schon schafft, wenn man das wirklich will. Wenn man es wirklich will. Ja. Und jedes Mal, wo du es tust, hast du mehr ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ne? Und musst doch immer deinem Freund gegenüber lügen, wenn der fragt, was hast du gestern Abend gemacht? Ja, wenn du vielleicht mit deiner Affäre zusammen warst, dann belügst du den, denkst dir irgendwelche Sachen aus und das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Ja, eben, das ist auch das, was mich eigentlich... Lass es sein. Kämpf dagegen an und lass es sein. Mhm. Alles Gute. Okay. Gut. Tschüss, meine Liebe. Ja, danke. Ciao. Richie. Oder Richie, 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hi. Und Sandy, 25, ist auch bei dir in der Nähe. Ja, so halbwegs noch. Was heißt so halbwegs noch? Ja, also quasi ist sie noch neben mir, aber schläft sie gleich. Ich habe das Radio orientiert, um, weiß ich nicht, einfach nicht zu hören. Naja, also sie ist da. Um was geht's denn? Ja, unser Problem ist, dass ich lange Zeit inhaftiert war. Ja. Wie lange? 4 Jahre, 9 Monate. Mhm. Deswegen? Körperverletzung mit Todesfolge. Mhm. Ja. Und, gut. Und unsere Sandy Maus hat mich so lange eingesperrt, nämlich jeden Morgen und jeden Abend die Tür auf und zu gemacht. Hast du eine Rückkopplung, Jürgen? Nee, ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Ja, wunderbar. Und, das war eigentlich quasi meine Schließerin. Das war deine Schließerin, die Sandy? Die, Beamtin nicht, ne? Oder Beamtin? Ist sie Beamtin? Eine Beamtenanwärterin. Eine Beamtenanwärterin? War es. War es. Ja. Also quasi die Schließerin im Knast? Ja. Die deine Zelle immer auf und zugeschlossen hat? Ja, morgens um 6 und irgendwie hat sie mal irgendwie um Mittags um 12 wieder zugemacht. Ich dachte immer, dass Frauen nur in Frauengefängnissen arbeiten. Nein. Nee. Ist immer falsch informiert. Ja, bin ich falsch informiert, offensichtlich. Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sehe gerade dein Grinsen in den Backen. Was? Ich sehe gerade dein Grinsen ins Gesicht. Ja. Es ist aber wirklich so, dass heutzutage mehr Frauen in der, im Strafvollzug. Okay, habe ich was Neues gelernt? Wusste ich so nicht. Wie lange hat denn die Sandy dich eingeschlossen und dich betreut, in Anführungszeichen? Ja, also ich war zuerst, Sandy, ich war in Gelsenkirchen inhaftiert, da hat sie angefangen mit ihrer Ausbildung, zur Beamtenanwärterin. Mhm. Ich weiß nicht, weil die Ärzte machen ein Anerkennungsjahr, weiß nicht, wie das über Justizlaufbahn läuft. Mhm. Und in Gelsenkirchen haben wir es kennengelernt. Mhm. Das war vor wie vielen Jahren? Das war 98. Ne? 98. Wann hat es denn dann zum ersten Mal gefunkt zwischen euch beiden? Dem Moment, wo ich Hausarbeiter wurde. Als du was wurdest? Als ich Hausarbeiter wurde. Hausarbeiter. Und Hausarbeiter ist in dem Moment, weißt du, da geht morgens um 6 die Tür auf. Mhm. Und du hast viel mehr Bewegungsfreiheit als andere Gefangene. Ja. Ist das so eine Art, so Hausmeister im Knast? Ja klar, irgendwie hast du einen Vertrauensjob. Also hast viele Kleinigkeiten zu tun und zu machen. Und klar, Flure putzen, Wäsche verteilen, Essen verteilen. Und kannst dich dann auch im Knast ein bisschen freier bewegen als die anderen. Die Tür ist morgens um 6 Uhr auf, zwischen 6 und 8, je nachdem, wo man um 8. Um 6 Uhr geht die Tür morgens auf und abends um 8 Uhr geht sie wieder zu. Und da hat es bei dir gefunkt in Richtung Sandy? Hat richtig gefunkt. Jetzt gib mir mal bitte die Sandy. Wir reden gleich weiter. Ein Moment, Sandy kommt gerade. Ja. Also, mal weiter. Hallo? Hallo, Sandy. Ja. Ich grüße dich herzlich, schön, dass du da bist. Ja. Hör mal, das ist eine tolle Geschichte, sowas habe ich auch noch nie gehört. Er ist Knacki, er sitzt wegen eines sehr schweren Deliktes im Gefängnis. Du bist die Wärterin und ihr verliebt euch ineinander. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, er sagte gerade, wie es bei ihm, er hat erzählt, wie es bei ihm angefangen hat. Hast du das denn gleich erwidern können oder hast du da professionell erstmal eine Schranke gemacht nach dem Motto, das darf jetzt hier nicht sein, ich darf mich hier nicht auf etwas einlassen. Ich muss eine Grenze ziehen zwischen Privat und Job. Ja, das ist halt so, man hat erstmal so seine Vorschriften. Mhm. Und ja, man versucht halt danach zu gehen. Mhm. Aber wie lange hast du dich an die Vorschriften gehalten? Um ehrlich zu sein, nicht sehr lange. Nicht sehr lange. Nein. Habt ihr das denn, ich stelle mir das dann auch sehr schwierig vor, in der Haftanstalt, ihr musstet das doch dann verbergen, eure Beziehung, oder? Das ist ja das Problem, also wenn halt Kollegen dabei waren, dann musste man das verbergen. Also bis zum Schluss wusste es niemand? Das heißt, wusste niemand. Also ich denke mal schon, dass einige Leute was geschnallt hatten. Hm. Hast du, der Richie sagte gerade, hat so eine Andeutung gemacht, bist du jetzt nicht mehr im Dienst? Nein. Deshalb? Ja. Das heißt, man hat das dann rausbekommen, doch, und du bist geflogen? Nee. Bitte? Ich denke mal schon, dass es die Vermutung gab, aber ich hab von meiner Seite aus gesagt, ich will nicht. Ach so, also du hast den ersten Schritt gemacht und hast gesagt, ich gehe. Ja. Ja. Okay, Sandy, gib mal bitte den Richie nochmal. Ja. Tschüss. Jürgen? Ja. Also, jetzt habe ich ungefähr verstanden, wie das also abgegangen ist. Die Sandy hat ihren Job verloren dadurch. Aber sie hat das für die Liebe halt dann durchgezogen. Ja, war das denn? Du kannst dich für einen Job entscheiden. Mhm. Du kannst versuchen, eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich gefunden habe, dass das Herz höher war als irgendwie der Verstand. Ja. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr schwierig vor, wirklich im Knast und sehr beklemmend auch teilweise für dich oder für euch, das alles dann geheim zu halten. Wie hast du das erlebt? Das war auch nicht einfach. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich also der Typ, der gerne mit so einer Klamotten trotzt. Ja. Ich habe gerade wieder eine Beamtin um Finger gewickelt, Alter. Ja. Aber irgendwie fiel es schon auf, weißt du? Ja. Wenn ich gesagt habe, ich muss mal zum Arzt, ich habe Zahnschmerzen und Zähne kam. Ich habe mal geguckt, wenn ich im Dienst war. Mhm. Ja, da hatte ich mich sofort abgeschleppt zum Arzt. Und andere müssen erstmal einen Antrag stellen und müssen das tun, müssen jenes tun. Ja. Ist es denn in dieser Zeit, in diesen Jahren, während du im Gefängnis warst und sie dich quasi bewacht hat, ist es da auch zu Intimitäten gekommen? Also, nee, pass auf, ich war erst in Gelsenkirchen, wo sie in der Ausbildung war. Mhm. Dann bin ich aufgrund einer Aus-, wegen Handkreisigkeiten, bin ich nach Essen verlegt worden wieder. Mhm. Mhm. Da habe ich die letzten 2 Jahre verbracht, ja. Ach gut, da war sie dann nicht mehr. Dann kam sie nach. Ja, nicht wegen mir, aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihrer Statuten, die sie irgendwie hatte im Rahmen des Beamtenstandes anzustreben. Also ihr seid ja wieder zueinander gekommen im Klartext. Auf einem ganz doofen Weg. Gab es denn mal Intimitäten zwischen euch beiden im Knast? Es gab Intimitäten, ja. Es gab Sex zwischen euch? Ich glaube, Sex ist was anderes als das, was wir hatten. Mhm. Stelle ich mir aber auch kompliziert vor. Ihr müsst doch dann irgendwie euch eine Nische gesucht haben, wo man euch nicht beobachten kann. Wo und wie habt ihr das gemacht? Ich hatte den Vorteil, ich bin regelmäßig mit Tabletten abgefüttert worden. Und nach 20 Uhr gab es dann noch Medikation. Ach so, und die hat sie dir gebracht? Gelegentlich. Ah ja, und dann konnte sie in dein, du hattest eine Einzelzelle? Ja, ich bin ja aufgrund dessen, dass ich Gewalttäter war, bin ich einzeln untergebracht worden. Ja. Und da hatte man eine Einzelzelle, ja. Verstehe, dann hat man den Freiraum und kann das nutzen, kann sich da dann... Man kann das nutzen, eigentlich um 16 Uhr, beziehungsweise um 18 Uhr sowieso definitiv Schluss. Ja. Ist lustig. Ja. Da kommen immer nur 3 Beamte. Mhm. Aber eine Medikation, und wenn du da 2 Jahre bist, dann komm auch nicht mal alleine. Ja. Jetzt bist du draußen. Draußen seit dem 11.09. letztes Jahr. Also quasi, wo die Twin Towers eingestürzt sind, so traurig wie es ist. Hast du einen Job schon? Ich habe jetzt einen Job, ja. Du hast einen Job. Und ihr beide lebt zusammen und seid ein richtiges Paar. Wir leben zusammen und sind ein richtiges Paar. Ist doch perfekt. Ein Job, ein Paar, eine Liebe gefunden im Knast. Ich möchte mal ganz kurz doch nochmal zum Schluss auf deine Tat, die ja sehr, sehr gewalttätig zu sein scheint, zurückkommen. Ist das für dich jetzt durch den Knastaufenthalt so, dass du sagst, ich habe mich im Griff und es wird nie wieder sowas Schlimmes passieren? Ich habe mich nicht unter Kontrolle gehabt während meiner Tat, weil ich niemand hat, an irgendwie festhalten konnte. Ah, und das ist jetzt anders? Klar. Das ist gut. Das ist gut zu hören, natürlich. Ich lebe nicht mehr in den Tag hinein, ja. Ich lebe einfach nur für meine Maus. Weil die sind für den Beamtenlaufbahn ist wichtiger als ein kleines Knacki da. Ja, klar. Also dann grüß herzlich deine Maus nochmal von mir und ich wünsche euch wirklich alles Gute für eure weitere Zukunft. Ich wünsche dir auch alles Gute und danke, ich bin böse, dass ich alle Knackis in New York vorher essen grüße. Nee, bin ich nicht böse, darfst du. Ich grüße auch alle. Okay. Okay. Tschüss. Okay, tschüss. Barbara, 47 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Barbara. Ich habe gestern schon mal angerufen, da war es dann schon zu spät. Ja. Und ich hatte schon mit der, ich weiß nicht, wie sie heißt, gesprochen. Ist ja egal, fangen wir ganz von vorne an, ich weiß ja gar nichts. Ja, ich möchte mich gern umoperieren lassen zum Mann. Und also, ich will das eigentlich schon lange. Ich habe allerdings wenig Informationen, wie ich das machen muss und ich... Du willst dich umoperieren lassen zu einem Mann? Ja. Du bist 47 Jahre alt, du hast 47 Jahre im Körper einer Frau gelebt. Ja, klingst auch sehr feminin von der Stimme. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das kommt. Nee, ich stelle es erstmal nur so fest. Ja, es gibt ja auch feminine Männer. Absolut, ja, nein, ich meine es gar nicht wertend. Ja. Du sagst, schrecklich, 47 Jahre im Körper einer Frau. Warum ist das so schrecklich? Weil ich eigentlich, also ich habe das schon vorhin gesagt, ich hab nie das Gefühl gehabt, ich wäre gern ein Junge, sondern ich war das. Von Anfang an? Von Anfang an. Wann war dir das klar? In der Pubertät schon? Also damals, ich bin sehr streng katholisch erzogen. Mhm. Und da war es sehr schwierig, solche Gedanken überhaupt bewusst werden zu lassen. Das glaube ich, ja. Aber in der Pubertät war das für mich schrecklich und ich war ein ausnehmend schönes, junges Mädchen und es war für mich... Also sehr feminin aussehend auch. Ja. Mhm. Jetzt bin ich älter und runter, da finde ich es schon erträglicher. Mhm. Aber ich habe also immer sehr darunter gelitten, dass ich dann auch sehr begehrt war. Mhm. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Vor allen Dingen in der Zeit, in der du jung warst. Heute spricht man ja viel offener über all diese Sachen. Das hat man damals ja nicht getan. So diese eigene Identität zu finden, zum Beispiel zu wissen, ich möchte lieber ein Junge sein oder ich bin ein Junge. Ja. Oder du hättest ja auch denken können, vielleicht bin ich lesbisch. Nee, also das nicht, weil mein Gefühl für Frauen war, das war nicht so wie, also ich kenne einige Lesben und da hatte ich also oft den Eindruck, dass es so eine Art Notlösung war, weil sie einfach weniger Gewalt und mehr Zärtlichkeit brauchen und eine andere Art von Intimität. Ja. Aber mein Gefühl war nie, ich bin lesbisch. Kannst du das Alter sagen, in dem du wusstest, ich bin ein Mensch, der im falschen Körper geboren wurde? Ich bin eigentlich ein Junge. Weißt du das Alter noch, als dir das richtig klar war? Ja, da war ich ein Jahr verheiratet. Mhm. Nämlich, wie alt warst du? Da war ich 18. 18, also du warst verheiratet. Also da war, ja, das habe ich natürlich auch noch mitgemacht. Da muss die Ehe für dich doch eigentlich die Hölle gewesen sein. Ja, war die Hölle, ja. Allerdings, also wir hatten auch sowieso... kaum sexuelle Beziehungen. Wie lange warst du verheiratet? 30 Jahre. 30 Jahre? Also ich bin im Mai geschieden worden, lebe aber schon nicht ganz 10 Jahre getrennt. 30 Jahre verheiratet. Habt ihr Kinder? Ja, zwei schöne Mädchen. Die sehr gern. Aber diese Kinder müssen ja auch entstanden sein. Das heißt, ist auch Sexualität passiert zwischen euch. Ja, da ist Sexualität passiert. Die hast du aber dann nur über dich ergehen lassen, oder wie? Aber also ich kann sagen, ich hatte das Glück, aber auch das Unglück, dass mein Mann eigentlich eher weiblicher war. Mhm. Also was er gebraucht hat, war mehr das, was Frauen eigentlich erwarten. Mhm. So mehr Verständnis, Zärtlichkeit. Mhm. Gut, aber meine Frage war... Aber es war trotzdem, also für mich war es eigentlich sehr schnell klar, dass das nicht normal ist. Ja, also meine Frage war noch gerade gewesen, dann hast du die Sexualität über dich ergehen lassen. Oder hast du auch was Schönes dabei empfunden? Doch, ich habe auch schöne Empfindungen gehabt, aber das war dann so, dass ich eigentlich fantasiert habe. Was hast du fantasiert? Ich habe eigentlich fantasiert, dass ich eine Frau im Arm habe. Mhm. Und unsere Beziehung wahrscheinlich so, du hast eine Frau im Arm, aber als Mann und nicht als Frau. Ja, ungefähr so, ja. Ne, das waren die Fantasien dann wahrscheinlich. Ich war dann auch, also wenn das gab auch gute Zeiten und also ich war auch die Aktive und die Dominierende, eindeutig. Mhm. So, nun bist du 47 Jahre alt. Ja. Und sagst jetzt diesen Satz, ich will mich in meinem Alter umoperieren lassen. Ja, das will ich. Wissen das deine Leute, deine Kinder beispielsweise? Ich habe das mal erwähnt, das ist noch nicht so lange her. Wie alt sind die Kinder? Die sind Ende 20. Ja, also mit denen kann man darüber reden. Oder ja, nicht? Ja, also ich habe das einfach, ich habe das ausdiskutiert. Sondern ich habe das einfach in den Raum gestellt. Aber ist für die in dem Moment ja nicht eine Welt zusammengebrochen, wenn die Mama sowas sagt? Ja, also meine älteste Tochter hat gesagt, für mich bleibst du immer meine Mutter. Mhm. Und meine jüngere Tochter, die war ganz baff. Mhm. Die hat eigentlich, sie ist ein sehr fachlicher Mensch. Mhm. Sie ist auch eine Medizinerin. Ach so. Mhm. Ja, die hat dann einige Sachen, also was Hormone und so angeht. Achso, die hat das gleich beleuchtet von der medizinischen Seite her. Ja, aber ich habe das dann auch irgendwie abgebrochen, weil das mir auch richtig Angst gemacht hat. Und da habe ich auch gemerkt, ich brauche Leute, die diese Erfahrungen haben. Mhm. Und ich brauche auch jemand, also eine Bezugsperson, mit der ich das durcharbeiten kann. Alleine schaffe ich das nicht. Kann ich verstehen. Aber so eine Person hast du nicht oder noch nicht? Nee, ich habe eine Vertrauensperson. Mhm. Ich habe das kurz angeschnitten und habe dann aber auch gedacht, nee, das ist mit Sicherheit jetzt nicht das Richtige. Mhm. Ich muss mir jemand suchen, der das erlebt hat oder Leute. Also, das ist natürlich auch ein radikales Vorhaben, was du da formuliert hast. Ich will mich umoperieren lassen. Das ist ja alles nicht so einfach, bis man das machen kann. Ja, ich weiß. Bedarf es ja vieler, vieler Schritte und vieler Entwicklung. Du könntest ja sagen, eigentlich, ich möchte jetzt eigentlich eher die Identität eines Mannes annehmen, aber ich behalte doch meinen Körper. Also ich behalte ja meinen Körper, nur Teile davon nicht. Mhm. Also du möchtest dir die Brüste entfernen lassen, ja. Und du möchtest auch, was ja medizinisch heutzutage möglich ist, wenn auch kompliziert, ja, dir einen künstlichen Penis formen lassen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ganz, ganz langfristig. Also erstmal möchte ich einfach ein Mann werden. Mhm. Und die körperlichen Sachen kommen dann irgendwann, das werde ich dann entscheiden. Bist du denn jetzt schon in Behandlung bei einem Psychotherapeuten? Nein, noch gar nichts. Du nimmst keine Hormone ein und gar nichts? Nee, ich habe gestern kam in Arte ein Bericht darüber, über einen... Ich weiß, ja. Ja? Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt rufst du Domian an. Ja. Ja, ich habe ja, wenn du ab und zu meine Sendung verfolgst, ja, schon immer wieder mit transsexuellen Menschen gesprochen. Ich habe das allerdings da nie mitgekriegt. Ja. Viele Sachen mitgekriegt, aber... Ich würde gerne noch eine Frage stellen zu deiner Ehe. Ja. Hat dein Mann während der Ehe das gewusst, was mit dir los ist? Nein. Nein. Weiß er es heute? Nein. Nein. Mm-mm. Nein. Warum sagst du so, um Gottes Willen? Warum nicht? Weil sie ja Ausländer ist und das sind alle katholisch. Ach so. Ja. Man macht sich ja sicher auch Gedanken, und du machst dir sicher Gedanken darüber, wenn ich diesen Schritt vollziehe, Schrittchen für Schrittchen, das dauert ja, dann wird sich ja wahrscheinlich dein gesamtes Umfeld, der Freundeskreis, die Verwandten, alles, was so gewachsen ist, wird sich ja dann ändern. Bist du bereit dazu? Ja, ich bin bereit dazu. Mhm. Wie gesagt, zuerst hole ich mir die nötige Unterstützung, damit ich das auch wirklich schaffen kann, ohne größere Narben. Also wir werden dir gleich mal eine Telefonnummer und eine Kontaktadresse vermitteln. Es gibt ein bundesweites Netzwerk, wirst du vielleicht wissen, von Menschen mit transsexueller Identität. Ach nee, das weiß ich eben nicht. Ich bin da ziemlich naiv. Also das, und da werden wir dich gleich mal erstmal mit versorgen. Ja. Und wenn du da die Anlaufstelle hast, ja, triffst du mit Menschen zusammen, die etwas Ähnliches durchgemacht haben wie du oder in der gleichen Situation sind. Und die wiederum können dir auch Psychotherapeuten nennen und Ärzte und so weiter. Da bist du eigentlich in einem guten Multiplikator, wenn du in diese Selbsthilfegruppe gehst. Ja, klasse. Nochmal die Frage nach dem sozialen Umfeld. Ja. Bist du damit, ist dir das klar, dass du dann wahrscheinlich ein ganz neues Leben anfangen wirst? Ja. Ich habe mir das so weit gedacht, dass ich eventuell auch dann umziehen müsste. Mhm. Auch das kommt in Frage. Bist du berufstätig? Ja, ich arbeite in der Altenpflege. Ja, das heißt, da müsste sich ja auch alles dann irgendwie verändern, ne? Ja, also ich bin dazu bereit und ich denke, das geht alles auch nicht so schnell. Ich gehe davon aus. Ja, also das ist, ich meine, ich werde dann sehen, wie die Schritte sind, die einzelnen. Und dann meine Umwelt oder die wichtigen Leute eben dann darauf vorbereiten. Ja, leben deine Eltern noch? Ja, meine Mutter, aber eher, die wohnt in Süddeutschland, die kriegt das alles nicht mehr mit. Also ich habe zu meiner Familie keinen Kontakt. Ach so, ja, das kann ich. Da war ich ja immer dieses süße Vorzeigemädchen, das war entsetzlich. Mhm. Also ich verstehe schon, dass da ein sehr, sehr großer Leidensdruck sein muss, wenn man als 47-jährige Frau, die 30 Jahre verheiratet war, zwei erwachsene Kinder hat, noch sagt, ich will eine andere Identität annehmen, ich will mich umoperieren lassen zum Mann. Also da muss schon ein sehr großer Leidensdruck da sein und ein großer Wille auch. Ne? Ja, ja, den habe ich. Also ich habe da hohen Respekt vor, wenn man das tut, wenn du so einen Weg einschlägst, den du jetzt eingeschlagen hast. Und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, dass du die Phasen gut durchstehst. Das und dann melde ich mich in 2-3 Jahren mal. Ja, das wäre sehr schön, das fände ich sehr interessant. Aber wir machen noch Folgendes. Ja. Du legst bitte auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an und versorgt dich noch mit diesen Adressen. Okay. Und ich rate dir dringend, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, das weil du da die besten Informationen bekommst. Super. Dann alles Liebe. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. Ja. Alles Gute. Und danke nochmal. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr und 50 Sekunden, kleine Pause. Nur 36 und 26 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Das ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause und wir sind dann wieder da für euch in der Nacht vom 2. September auf den 3. September. Heute nochmal eine offene Show. Das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Anita hat mich angerufen und Anita ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Anita. Um was geht's? Und zwar war es so gewesen, dass ich jemanden kennengelernt habe. Ja. Und der hat aber mir Liebe vorgegaukelt, um anscheinend eine super tolle Liebesnacht mit mir zu haben. Mhm. Also, wann war das? Das war so vor 4 Monaten. Ja. Hatte ich den jetzt kennengelernt. Wo hast du den kennengelernt? Ich war bei einer Freundin zu Besuch, das ist von hier circa 400 Kilometer entfernt. Mhm. Und ja, hab den abends in der Disco kennengelernt. Mhm. War mir sofort sympathisch und es war wirklich so, dass er eben halt auch sagte, wäre toll, wenn wir zusammenkommen würden, wir hätten so viele Gemeinsamkeiten und alles Mögliche. Hast du ja gleich in der Disco am ersten Abend gesagt? Sollte man immer schon skeptisch sein, wenn Männer oder auch Frauen sowas sagen? Ja, das war mir jetzt im Nachhinein auch klar geworden. So, dann bist du auf Wolke 7 hochgestiegen und schwebt es dort. Ja, vor allen Dingen, ich bin ja auch verheiratet auch schon seit ewigen Zeiten so jetzt mit meinem Mann keinen großartigen Sex oder eben halt, dass er mich zärtlich berührt hat oder sonst irgendetwas. Mhm. Und dann kommt in Anführungsstrichen ein Traumtyp vorbei, der mir auch sogar Beachtung schenkt. Ne? Mhm. So, dann seid ihr in die Kiste gestiegen? Im Auto. Im Auto? Im Auto. Ist auch nicht das Romantischste, ne? Nein, das nicht unbedingt, aber dann war das eben halt so gewesen, dass ich den Tag später weggefahren bin. War es denn wenigstens richtig schön im Auto? Ja. Ja. War es denn ein großes Auto, dass du es ein bisschen bequem hattest, du Arme? Ja, hatte ich. Hast du, gut. Na, auf jeden Fall war das dann so gewesen, einen Tag später bin ich weggefahren und er musste arbeiten und hat alles Mögliche in Gang gesetzt, um mich vom Bahnhof dann noch zu verabschieden. Ach, das dann doch. Ich dachte schon, nach der Nummer im Auto wäre Schluss gewesen. Nein, und hat dann auch monatelang täglich mehrmals über angerufen. Immerhin. Alles Mögliche. So, ich sollte dann auch wieder hinkommen. Ja. War dann auch da. Er hat mich auch bei meiner Freundin abgeholt und sind dann abends schön essen gewesen. Mhm. Waren dann bei ihm im Haus und super toll und war auch eine super tolle Nacht. Nur dann hat er mich einen anderen Tag wieder nach meiner Freundin hingebracht, weil er ja arbeiten musste. Mhm. wohlgemerkt als Polizist. Mhm. Und dann war das so gewesen, von dem Augenblick an hat er sich nie wieder gemeldet. Ach. Das heißt, wie viele Wochen, Monate jetzt nicht mehr? Jetzt seit 3 Wochen nicht mehr. 3 Wochen nicht mehr gemeldet. Und genau. Während der Zeit, während ihr da in Kontakt wart, hatte sich das schon noch mehr verdichtet, eure Beziehung und die Gefühle? Ja, natürlich, wir hatten auch viele Gemeinsamkeiten. So, es ist aber immer noch die Tatsache, dass du verheiratet bist. Wie hast du das denn unter einem... Bevor ich nach meiner Freundin gefahren bin, habe ich meinem Mann gesagt, dass ich Schluss mache. Ach so. Ich fahre nach einem anderen Mann hin und... Das ist aber hart, das ist aber wirklich hart. Da machst du, bist du ehrlich und machst Schluss mit deinem Mann und dann macht der quasi Schluss mit dir, der Neue. Genau. Und jetzt hast du keinen mehr im Moment. Genau. Das heißt, du bist wirklich getrennt von deinem Mann? Ja, wir leben im Augenblick noch zusammen, aber ab nächsten Monat habe ich eine neue Wohnung. Mhm. Und das Blöde ist jetzt ja auch, weil ich eben halt da mit dem Verhältnis angefangen habe. Mhm. Und ich, wohlgemerkt jetzt noch, gefühlsmäßig sehr nah dem Typen gegenüber bin, obwohl er mich behandelt hat wie den letzten Arschloch. Mhm. Dass ich auch, als ich zurückgefahren bin, total einen Nervenzusammenbruch hatte. Mhm. Und du eigentlich auch nicht zurück willst zu deinem Ehemann? Nein. Aber dann Fairness halber schon nicht. Ja, das finde ich auch sehr richtig und sehr, sehr, sehr korrekt. Ja, aber obwohl Anita, wir uns jetzt auch besser verstehen, mein Mann und ich, wie vorher. Aber er hat jetzt mittlerweile auch eine neue Freundin. Mhm. Aber ich wollte gerade sagen, da muss vorher ja auch schon vieles im Argen gewesen sein, ne? Ja, natürlich. Aber da hast du jetzt einfach richtig Schweinepech gehabt, ne? Genau. Hast du denn, nachdem der sich jetzt nicht mehr gemeldet hat, nochmal den Polizisten irgendwie, bist du dem hinterhergelaufen? Hast du nochmal geschrieben oder SMS geschickt oder irgendwas? Ja, natürlich, SMS geschickt. Aber nichts kütt. Und auch mehrmals über angerufen. Er hatte mir schon wohl immer gesagt, du ruf mir dein Handy an, dann sehe ich deine Nummer, dann weiß ich Bescheid, dass du das bist. Er ist aber alleine. Er ist solo. Solo, nehme ich an. Also er hat es auf jeden Fall gesagt. Vielleicht auch das nicht. Was ich da jetzt im Haus gesehen habe bei ihm, war auch alles. Mhm. Also nichts von einer anderen Frau zu sehen. Bist du jetzt entschlossen, die Sache wirklich einen Schlussstrich zu ziehen? Oder willst du nochmal baggern irgendwie? Mit dem Typen? Mit dem Polizisten, ja. Nee, auf keinen Fall. Mhm. Nur das Blöde ist ja, ich hatte auch mit den Unverhüteten Sex, ne? Und wenn der wirklich jetzt so zu mir ist und zu anderen Frauen wohlgemerkt, weiß ich ja noch nicht einmal, ob er mir irgendwas weggeholt hat. Anita, das macht mich jetzt richtig wütend, was du sagst. Du bist eine erwachsene Frau von 33 Jahren. Weißt du, ich beschimpfe immer so die jungen Leute, wenn die unverhütet miteinander Sex haben. Aber von den Älteren sollte man das doch nun wirklich erwarten, dass die vernünftiger sind. Ja, er hatte mir ja sogar noch gesagt, er hätte ja vor kurzem noch einen Aids-Test gemacht. Ja, und du glaubst das dann auch, ne? Ja. In deinem ganzen Liebestaumel, genau, ne? Genau, auf der siebten Wolke und ja, ich glaube das. Also, da kannst du wirklich nur die Lehre daraus ziehen. Wollen wir hoffen, dass es gut gegangen ist. Dass du, ich auch hoffen. Dass du sowas nicht wieder machst. Andererseits kannst du aber auch in all diesem ganzen Trouble, in dem du jetzt hängst, auch froh sein, dass dir jetzt sein wahres Gesicht jetzt gezeigt hat und vielleicht nicht noch später, wenn du dich noch mehr auf ihn hättest eingelassen. Oder eben halt hingezogen. Oder so. Wie er wollte. Oder so. Oder so. Ja, richtig Pech gehabt. Tut mir sehr leid für dich, Anita. Tja. Tut mir sehr leid. Und ich drücke dir die Daumen, dass du gesundheitlich keinen Schaden davon trägst. Nee, da will ich auch hoffen. Und demnächst immer schön mit Gummis, ne? Das ist mir klar. Mann, das habe ich mir schon angelegt. Ich mache jetzt so viele Jahre diese Sendung. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gepredigt habe mit den Kondomen. Und man hat manchmal das Gefühl, man redet gegen Beton. Ja, also beim ersten Mal im Auto habe ich es ja auch mit Kondomen gemacht. So ja, aber beim zweiten Mal hast du es nicht gemacht. Nee. Anita, alles Gute. Ja, danke. Und tschüss. Tschüss. Claudia, 27 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Claudia, um was geht's? Ja, ich habe ein Problem und zwar mit meinem Ehemann, meinem Noch-Ehemann. Ja. Also ich habe bis vor 6 Wochen noch in Bremen gewohnt bei meinem Mann. Er hat mich und ja, unseren gemeinsamen kleinen Sohn, der ist 2 Jahre alt, hat er uns Mitte April verlassen, von heute auf morgen. Und ich bin dann Mitte Mai, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Ich bin dann Mitte Mai in die Nürnberger Umgebung gezogen, ja, mit meiner Familie, wo ich auch herkomme. Ja. Und jetzt will mein Mann den Kleinen nächstes Wochenende abholen für 2 Wochen und ihn mit nach Bremen nehmen. Und ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Also es war auch so, die Ehe war nicht sonderlich gut. Also mein Mann hat öfter mal getrunken, hat mich auch geschlagen, hat mich auch vor dem Kleinen geschlagen. Ich habe ihn nie mit dem Kleinen alleine gelassen. Meist, also das Höchste war mal 3 Stunden. Und jetzt will er einfach, ja, er hat das Recht drauf, dass er eben den Kleinen 3 Wochen im Sommer zu sich holt. Hat er das Recht? Ist das so? Ja, also er hat sich scheinbar beim Jugendamt erkundigt. Auch erst seitdem er das weiß, zahlt er Unterhalt für den Kleinen. Hast du dich denn auch beim Jugendamt erkundigt? Ich habe mich auch erkundigt, das ist leider so. Das ist leider so. Ja. Also einen Antrag habe ich gestellt beim Amtsgericht auf das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für meinen Sohn. Wenn ich Vertrauen hätte zu meinem Mann, dann würde ich den Kleinen ihm gerne geben. Aber nachdem, was da alles gelaufen ist, habe ich da einfach Angst davor. Das hast du dem Jugendamt auch so gesagt? Ja, also zum Jugendamt kann ich erst nächste Woche, da habe ich den Termin. Ja. Aber erstmal ist die Sache eben beim Amtsgericht. Und mein Mann war angeblich auch schon beim Anwalt, hat er erzählt. Und ich habe jetzt halt einfach Angst, dass die, ja, dem zustimmen und dass mein Mann dann nächste Woche ankommt, von Bremen herfährt, den Kleinen packt und weg ist. Das heißt aber, es besteht noch eine Chance, dass die sagen, wir bremsen das erstmal ab und untersuchen den ganzen Fall und stimmen dem nicht zu. Ja. Also eine Chance besteht. Eine Chance besteht, ja. Ich hoffe eben, dass das durchkommt. Ja, ja. Und wenn nicht, ist das natürlich sehr hart, ne? Dann musst du den Kleinen abgeben und hast 3 Wochen Angst. Richtig. Weil, also es ist auch blöd, der Kleine, der ist 2 Jahre alt, der kann mir ja nicht erzählen, was der Papa mit ihm gemacht hat. Also genauso, ich habe das... Was wären denn deine Hauptsorgen, was er tun könnte oder wie er sich schlecht verhalten könnte dem Kind gegenüber? Also was er schon gemacht hat, das war, also mein Mann, der tickt manchmal so ein bisschen aus. Ja, dann sperrt er sich einfach in ein Zimmer ein und ja, unser Sohn stand dann vor der Tür, wollte zu seinem Papa, aber er hat ihn nicht reingelassen. Wieso sperrt er sich in ein Zimmer ein? Er will dann einfach seine Ruhe haben. Das ist, wenn ihm irgendwas nicht passt. Und du meinst, das macht er auch, wenn er allein ist mit dem Kind? Ja, gerade dann. Also ich denke, mein Mann, der ist dann total überfordert und tickt dann also wirklich aus. Sag mal noch ein Beispiel, wo du Angst vor hast, was er machen könnte. Ja, also ich meine, das ist natürlich schon schlimm genug, wenn der kleine Junge dann vor der Tür steht und nicht rein kann. Und also ich habe eben auch Angst, dass er ihn oft anbrüllt. Schlagen würde ich jetzt nicht sagen, dass er das machen würde, obwohl er hat mich auch schon angepackt, das weiß ich nicht. Aber einfach diese Ungewissheit, das ist, ich weiß, wie mein Mann ist, also verlassen hat er mich beispielsweise, weil ich das Kindergeld auf mein Konto überschrieben habe. Also das war der Grund, warum er uns einfach, der hat seine Tasche gepackt, ist zum Freund gezogen, das war der Grund. Diese ganzen Sachen hast du aber auch dem Gericht mitgeteilt. Richtig, ja. Ich habe also denen gesagt, dass mein Mann sehr jähzornig ist. Wie geht das eigentlich? Ziehen die sich dann Erkundigungen ein irgendwie über ihn oder entscheiden die aufgrund deiner Aussagen? Weißt du das? Nee, also es ist so, ich muss jetzt zum Jugendamt, muss dazu Stellung nochmal nehmen, genauso mein Mann, der muss nach Bremen zum Jugendamt. Ja, und dann wird das wahrscheinlich zum Anwalt gehen. Also das Jugendamt bildet sich dann so eine Meinung und die geben das dann dem Gericht weiter und... Also, ich weiß natürlich auch nicht, was man da juristisch noch machen kann, aber da bist du ja besser informiert als ich. Und das Ganze läuft ja auch offensichtlich. Ja. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass, so wie du das jetzt schilderst, dass das Gericht sich dagegen entscheidet. Also ich möchte halt auch noch betonen, dass ich nichts dagegen habe, wenn mein Mann jetzt hier nach Nürnberg kommt, sich ein Zimmer nimmt und dann tagsüber mit dem Kleinen unterwegs ist. Da habe ich wirklich nichts dagegen. Es geht mir wirklich nicht darum, dem Kind den Vater wegzunehmen. Ist denn euer Verhältnis so zerrüttet, dass du gar nicht sachlich mehr mit ihm reden kannst? Nee. Also ich hab's heute wieder versucht. Er legt dann einfach auf. Also er lässt überhaupt nicht. Er sagt nur, ja, das liegt beim Anwalt und legt dann auf. Also ich habe ihm auch wirklich schon versucht zu erklären, der Kleine, der schläft jetzt endlich im eigenen Bett. Der Kleine ist von der Flasche weg. Während wir noch in Bremen gewohnt haben, hat der Kleine öfter mal den Kopf gegen den Boden geschlagen oder gegen die Wand, wenn er gemerkt hat, zwischen den Eltern ist was. Das ist jetzt alles weg, es ist alles in Ordnung. Jetzt fängt er an zu sprechen, das hat er vorher auch nicht so gemacht. Und jetzt will er ihn ja einfach wegholen und 2 Wochen ohne Mutter. Also ich hatte auch irgendwie Angst, dass dann das Verhältnis zwischen meinem Sohn und mir kaputt geht. Ach, Das glaube ich nicht. Wenn er sich gut mit dem Jungen verstehen würde und wenn er ihn gut behandelt, glaube ich nicht, dass, wie viele Familien sind getrennt und das funktioniert so. Und das Verhältnis dann zur Mutter ist auch weiterhin gut und kann auch wieder schnell belebt werden, wenn er zurückkommt. Die Sorge hätte ich nicht. Ich hätte höchstens die Sorge, dass er sich so verhält, wie du es gerade beschrieben hast. Eben weil er noch nicht so viel reden kann, mein Kleiner. Er kann mir ja nicht erzählen, der Papa war mit mir im Zoo, oder er kann mir nicht sagen, der Papa hat mich eingesperrt, oder er kann auch nicht sagen, der Papa der hat nie was für mich gekocht. Also Claudia, ich wünsche dir nur, wenn es so stimmt, wie du sagst, dass du ihn erstmal behältst und dass da irgendwelche anderen Lösungen gefunden werden. Zum Beispiel die Lösung, dass er bei dir in deiner Stadt mit dem Jungen sich aufhält. Richtig. Das wäre sehr gut. Dann drücke ich dir dafür die Daumen. Ich weiß nicht, wenn vielleicht Zuhörerinnen sind, die so einen ähnlichen Fall haben, dass die sich vielleicht... Ja, gern, das können wir machen. Dann stellen wir den Kontakt zu dir her. Ja, das wäre super. Dass die vielleicht ihre Erfahrung schildern und da kannst du unter Umständen auch von profitieren. Dann. Ja, und auch wie die das so geregelt haben, wenn der Mann so weit weg wohnt, das sind es 600 Kilometer. Ja. Das wäre mir halt ganz, okay, ganz das, wichtig. Okay, das machen wir so. Okay, super. Alles Gute. Vielen Dank und schönen Urlaub. Dankeschön, auf Wiedersehen. Okay, tschüss. Stefan, 22 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domia. Hallo Stefan. Und zwar, ich durchlebe momentan einen richtigen kleinen Terror. Meine Freundin, mit der ich anderthalb Jahre zusammen war, die habe ich seit Anfang Februar nicht mehr gesehen gehabt, weil wir uns halt getrennt haben. Und plötzlich im April klingelt es nachts um 3 bei mir an der Tür. Die Polizei stand vor der Tür, hat mich gefragt, was ich an dem Tag so gemacht hätte. Und ja, ich dann so, ja, hab Formel 1 geguckt, weil es sogar noch ein Formel 1 Wochenende war. Ja. Und ja, die haben gemeint, ja, sie haben doch ihre Freundin halt an dem Tag vergewaltigt. Die haben mich dann nachts um 3 festgenommen, in die Polizei, also ins Gewahrsam, ins Gefängnis gesteckt gehabt, einen ganzen Tag lang. Ins Gefängnis gesteckt? Ja, also in dieses Kommissariat, das ist da diese Übergangsgewahrsam halt. Ja, und dann, ich war total verstört, ich wusste ja auch nicht, was ich da gemacht habe, weil ich habe sie wirklich seit diesem Februar halt nicht mehr gesehen gehabt. Ja. Ich habe sie auch an dem Tag nicht gesehen gehabt und sonst was. Ja, und dann halt beim Verhör hieß es dann, dass ich sie geschlagen hätte und dann schließlich zu dritt auch am Spielplatz vergewaltigt hätte an dem Tag. Fakt ist, dass ich es halt wirklich nicht war. Ich hatte halt mit mehreren Leuten hier Formel 1 geguckt gehabt, die mir zum Glück ein Alibi geschafft haben. Du hattest Zeugen? Ich hatte Zeugen, ja, das hat aber am Anfang keinen interessiert. Ich habe auch erst gedacht, sie hat irgendwie das nur behauptet. Aber Fakt ist, sie wurde ja wirklich misshandelt. Von irgendjemand anderem. Also da gibt es Bilder, da sieht sie wirklich schlimm aus. Also sie ist wirklich misshandelt worden, vergewaltigt worden? Ja, genau. Und sie hat wiederum gesagt, du wärst es gewesen? Und ich wär's gewesen. Was ist denn mit der Frau los? Weiß ich nicht. Und genau das ist das, was mich zermartert, weil ich war mit der Frau zusammen. Wäre sie zu mir gekommen, während sie dann wirklich von dem einen verprügelt worden wäre, hätte ich ihr sämtliche Hilfe angeboten. Ja. Wie hat sich das Ganze denn aufgelöst, dass 100% klar war, dass du es nicht warst? Durch die Zeugen oder gab es auch medizinische Untersuchungen, war sie im Krankenhaus, wurden Spermaerreste bei ihr gefunden, das verglichen mit deinen oder? Ja, also es wurde ja alles das komplette Programm gemacht, weil sie hatte wirklich mehrere Male, auch bei mehreren Verhören bei der Kriminalpolizei, immer gesagt, dass ich es gewesen bin. Fakt ist, man hat eine DNA-Probe entnommen, die negativ, also positiv für mich war, dass ich es halt nicht gewesen bin. Ja, ja. Man hat auch festgestellt, dass halt ihre Aussagen etwas variabel sind, wie die Tat funktioniert, passiert sein soll. Ja. Mhm. Also hat sie auch unterschiedliche Variationen gemacht. Ja. Sie hat keine Zeugen, es ist, warum auch, es ist ja nie was gewesen. Also du hast Zeugen, es gibt eine DNA-Analyse. Ja. Und sie kann es nicht kann durch es keine anderen Leute bezeugen, dass du es warst. Also bist du definitiv freigesprochen quasi. Also nein, freigesprochen noch nicht. Das Verfahren läuft ja noch. Das ist ja das Allerschlimmste. Sie hat die Sache so dermaßen übertrieben, weil plötzlich sogar noch 8 Freunde von mir in ihre Diskothek, wo sie halt immer hingeht, aufgeschlagen sind und diese namentlich kennte meine Freundin und versucht haben, sie davon zu überreden, die Anzeige gegen mich sein zu lassen. Daraufhin ist natürlich die Kripo an die Decke gegangen, hat mich auch nochmal zum Verhör halt geholt, was das nun soll und was auch immer. Aber ist keiner von meinen Freunden auch dahin gegangen. Aber wenn die Beweislage ist doch so hundertprozentig, wenn es eine DNA-Analyse gab. Das heißt, sie ist nach dieser Misshandlung, ist sie denn wirklich auch vergewaltigt worden? Nein, oder? Da hat man nie Spuren gefunden. Man hat nur von Misshandlung. Deswegen spreche ich ja nur von einer Misshandlung. Ah ja. Also Vergewaltigung. Aber sie sagt, sie sei vergewaltigt worden. Ja, sie sei definitiv von mir gefunden worden. Und die Spuren, die man gefunden hat, die sind etwas älter, aber sie sind halt auch nicht von mir. Aber trotzdem könnte man eine Vergewaltigung begehen, um Spuren zu hinterlassen, und deswegen läuft das Verfahren gegen mich weiter. Sie hat es so dermaßen übertrieben, dass ich einen Monat später meinen Beruf verloren habe, weil mein Arbeitgeber wusste an dem Tag, wo ich aus dem Gefängnis rauskam, wusste der schon mehr als ich. Der wusste schon Bescheid, dass ich ja angeblich für ihn, also Fakt, eine vergewaltigt hätte. Und ich arbeite im Rettungsdienst und da ist sowas nicht zu tragen. Mhm. Ja, die Folge ist, dass ich meinen Job verloren habe, dass ich wirklich hier Pfarrers durchlebe, weil ich nicht weiß, was die Frau jetzt wirklich als nächstes macht. Das ist ja unglaublich, was du gerade erzählst. Das heißt wirklich, dass jeder ganz schnell durch die Penetranz einer Person in eine solche Situation kommen kann. Ja, und das genau. Und es sehr, sehr schwierig ist, sich da wieder rauszulavieren und die Unschuld zu beweisen. Ja, das ist richtig. Also ich habe den Kommissar gefragt, ob das wirklich so einfach ist, einen in Gefängnis zu kriegen. Mhm. Der hat gemeint, ja, die Behauptung alleine reicht aus. Also im ganz schlimmsten Fall, wenn mir als Frau die Nase von meinem Nachbarn nicht passt, dann behaupte ich das, dann geht er erstmal ins Gefängnis und dann hat er ein Problem. Und ich habe. Ja, es gab hier in Köln neulich auch so einen Fall bezogen auf einen Taxifahrer, wo auch jemand unschuldig beschuldigt wurde und es sehr kompliziert war, bis das dann alles rauskam und die Unschuld belegt wurde. Du warst mit dieser Frau anderthalb Jahre zusammen. Richtig. Da lernt man ja eigentlich einen Menschen ziemlich gut kennen, glaubt man zumindest. Ja. Wie habt ihr euch denn getrennt? Warum habt ihr euch getrennt? Hat sie sich von dir getrennt oder du von ihr? Ja, also wir waren in den anderthalb Jahren zweimal schon auseinander gewesen, haben uns aber immer wieder zwischendrin halt als gute Freunde verstanden und haben uns auch dann dementsprechend auch getroffen. Mhm. Und bloß, ja, Anfang dieses Jahres haben wir gesagt, komm, wir machen einen richtig großen neuen Anfang, wir gehen wieder richtig zusammen. Mhm. Und dann hat sie aber im Nachhinein, wusste ich das jetzt aber auch erst, dass sie halt eine Doppelbeziehung geführt hat mit noch einem anderen Freund und dann den anderen Freund halt vorgezogen hat vor mir. Also sie hat dann Schluss gemacht? Wir haben beide dann Schluss gemacht, weil sie hat sich am Wochenende dann nicht gemeldet. Daraufhin habe ich gesagt, hier, lass mich in Ruhe, bring meine Sachen wieder. Hat sie sich dann damit abgefunden auch? War das okay oder war sie sauer? Es ging auf beide Seiten, ging das okay. Weißt du, ich frage jetzt deshalb, weil ich denke, entweder muss die so einen ungeheuren Hass auf dich haben, wegen irgendeiner Sache, vielleicht wegen des Endes, aber das ist offensichtlich ja nicht der Fall. Nee. Oder es ist eine Psychopathin. Ja, ich weiß nicht warum und genau das ist das, was mich verrückt macht, weil ich weiß nicht, wer ihr sowas antut, warum jemand ihr das antut, warum sie auf die Idee kommt zu behaupten, dass ich es gewesen bin. Sie erzählt der Geschichten, dass ich sie vorher, wie wir uns getrennt hätten, bedroht hätte über Monate lang mit SMS und Telefon und E-Mail und sonst was. Wir haben Nachweis von diesen ganzen Handygesellschaften uns geholt und da sind lediglich 7 SMS gegangen und das waren 7 SMS, nachdem wir uns getrennt haben an dem Tag danach. Sie behauptet, dass sie stundenlang da genervt worden ist, dass sie nicht schlafen konnte und sonst was. Du hast aber jetzt, nachdem das alles vorgefallen ist, mit ihr persönlich noch nicht geredet. Darf ich nicht. Darfst du nicht. Ich will das auch nicht. Also sie hat ja 2 Tage später ist es bei der Richterin gewesen, nachdem ja die Tat passiert sein soll und hat eine einstweilige Verfügung gegen mich erhoben. Dass ich mich ihr einen Kilometer lang nicht nähern darf, ihrer Wohnung und ihrer Schule. Wie schätzt denn dein Anwalt, ich hoffe, dass du einen guten Anwalt hast, wie schätzt dein Anwalt die Situation jetzt ein für dich? Ja, also diese Sache, die einstweilige Verfügung, dass ich mich ihr auf einen Kilometer nicht nähern kann, in diesem Prozessabschnitt hat sie verloren. Nein, ich meine so grundsätzlich. Was sagt er, hast du Chancen, da wieder rehabilitiert rauszukommen? Ja, rehabilitiert werde ich nie, weil ich habe meinen Job verloren, aber es sieht halt so gut aus, dass halt sie sich mehrmals widerspricht, dass die Sache immer unglaubwürdiger wird, weil sie auch immer mehr Leute reinzieht. Wie wäre es denn überhaupt, wie wäre die Situation, wenn du wirklich, wenn eine Rehabilitation stattgefunden hat, kannst du dann nicht wieder zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen, hier, das war alles ein Missverständnis, ich möchte wieder eingestellt werden? Ja, schon, also wir werden dann arbeitsrechtlich dagegen natürlich dann vorgehen, beziehungsweise da erstmal leise anklopfen, aber ich verspreche mir daraus nicht viel. Halten denn alle Leute um dich herum zu dir? Ja, schon. Das tun sie auf jeden Fall, aber sage ich mal gut, die Leute halten zu mir, aber Fakt ist halt, dass ich mir wirklich den Kopf zermarte und nicht weiß, wieso, weshalb. Ich habe die Frau geliebt, ich hätte ihr sämtliche Hilfe ja angeboten gehabt, wenn da sowas gewesen wäre, auch wenn man sich, wir haben uns ja 2 Monate nicht gesehen. Du musst doch ein irren Hass auf diese Frau haben. Ich würde sie hassen, wenn die mir sowas angetan hätte, antun würde. Ja, hassen, ich weiß nicht, ob das direkt Hass ist, aber ich... Also, ich würde sie hassen. Ja schon, aber irgendwie mach ich mir Sorgen und das ist... Weiß ich nicht wieso und wirklich fertig. Also wenn Sorge, weil du denkst, sie ist vielleicht auch in einer so großen Notsituation irgendwie, dass sie das tut. Ja, wie wir in dieser einstweiligen Verfügungsverhandlung im Gericht saßen, da hat sie die Richterin ja richtig ins Gesicht angelogen, hat gesagt, dass ich es gewesen bin. Und sie muss vor jemandem tierische Angst haben. Stefan, wann ist die Verhandlung? Deine Verhandlung? Meine Verhandlung ist noch offen, wenn die Ermittlungen laufen, noch die richtigen. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir gehen ja jetzt in die Sommerpause. Wir haben deine Telefonnummer. Wir rufen dich nach unserer Sommerpause nochmal an und bleiben einfach in Kontakt. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht und die Zuschauer und Zuhörer sicherlich auch. Kein Problem. Okay? Ja. Dann würde ich sagen, alles Gute bis dahin und ja, hoffentlich geht alles wirklich gut für dich. Ja, das hoffe ich auch. Auf Wiederhören. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und das war die letzte Sendung vor der Sommerpause. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei meinem Team diese Woche bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Malte Imels, Gunter Paperitz,